1. Für den Chorleiter, nach der Melodie Lilly des Zeugnisses, ein goldenes Lied von David, das zur Unterweisung der Gemmen bestimmt ist. 2. Dieses Lied entstand, als David gegen die Aramäer aus Mesopotamien und so bekämpfte und Job nach seiner Rückkehr als Wolftausende Domitor in Salstal besiegt. 3. O Gott, du hast uns Verstassen und Unseer Rehens erschlagen, obwohl du zornig auf uns warst, bitten wir dich nun instandigem Unseer Wiederherstellung. 4. Du hast das Land durch Erschütterungen gespalten, weshalb wir dich amflihen, sein Ries zu heilen, da die gesamte Ordnung ins Wanken geraten ist. 5. Du hast den Volk mit harten Prüfungen konfrontiert und uns einen Wein trinken lassen, der uns wie in einem Zustand der Benommenheit turmeln lässt. 6. Denjenigen, die erfurcht vor dir haben, hast du jedoch ein Banner gegeben, damit sie sich für die Wahrheit einsetzen und unter diesem Zeichen sammeln können. 7. Hast unser Gebet und Graf mit deiner starken Hand rettend ein, damit die Menschen, die du liebst, aus ihre Gegenwartigen not befreit werden. 8. Gott hat in seinem Heiligtum feierlich verkündet, das triumphieren Word, in dem sich hem aufteilt und das Tal von Sukkot vermisst. 9. Beinspruckt Gilead und Manas als sein Rechmassages Igentum, warend Ephraim im als Schutzhelm dient und Judah sein Herrschaftsgewalt repräsentiert. 10. Mob Word zu einem Blossen Washbecken herabgestaft, über Edom Beinspruckt sein Besitz Rekti und über das Land der Philister triumphierte mit Jubel. 11. Wer Word mir den Weg in die befestigt Stadt weisen oder mich bei dem schwierigen Feldzug gegen Edom anführen. 12. Bist du es nicht, O Gott, der unscheinbar Verstassen hat und der Gegenwartig nicht mehr mit unseren Streitkraften in die Schlacht sieht? 13. Gewahr uns Beistand gegen unser Bedranger, die Unterstützung durch Menschen letztlich wirkungslos und unzuverlässig ist. 14. Durch die Kraft Gottes werden wir mutig Taten vollbringen, denn ist es, der unser Gegner besiegen und ihr Markt brechen wird.